Kapitel 17 Deutsche, Polen und Juden. Die Aussagen, die die Angehörigen des Reservepolizeibataillons 101 bei den polizeilichen und gerichtlichen Vernehmungen gemacht haben, sind für den Historiker natürlich nur mit gebührender Vorsicht zu gebrauchen. Jeder der Vernommenen überlegte sich die juristische Zweckmäßigkeit seiner Aussagen, da er vor dem Problem stand, eventuell sich selbst oder seine früheren Kameraden zu belasten. Ebenso fielen bei 25 Jahren Abstand zum Geschehen Erinnerungslücken und Verzerrungen ins Gewicht und müssen vor Gericht nicht unbedingt vorgetäuscht gewesen sein. Außerdem waren die Zeugenaussagen sehr stark durch psychische Abwehrmechanismen, vor allem Verdrängung und Projektion, geprägt. Ganz besonders problematisch werden all diese Überlegungen zur Verlässlichkeit der Zeugenaussagen im Zusammenhang mit dem verhängnisvollen deutsch-polnisch-jüdischen Beziehungsdreieck. Vereinfacht gesagt, unterliegen die Vernommenen bei ihrer Beschreibung der deutsch-polnischen und der deutsch-jüdischen Beziehungen einem sehr großen Rechtfertigungsdrang, während sie im Gegensatz dazu die polnisch-jüdischen Beziehungen ausgesprochen negativ darstellen. Wenn wir zunächst die Aussagen der ehemaligen Polizisten über die beiden erstgenannten Beziehungen untersuchen, lassen sich anschließend die Asymmetrien und Verzerrungen in ihrer Beschreibung der polnisch-jüdischen Beziehungen besser erkennen. Bei der Darstellung der deutsch-polnischen Beziehungen fällt besonders auf, dass die Vernommenen sich meist jeglichen Kommentars enthalten. Die Männer sprechen ganz allgemein von Partisanen, Banditen und Räubern, gehen dabei aber nicht gezielt auf den spezifisch antideutschen Charakter dieser Phänomene ein. Vielmehr schildern sie das Bandenunwesen als ein endemisches Problem, das bereits vor der Besetzung Polens durch die Deutschen bestanden habe. Der Hinweis auf das Vorhandensein von Partisanen und Banditen hat zweierlei Funktion. Erstens wird impliziert, die Deutschen und insbesondere ihre Polizei hätten die Polen vor dem landesspezifischen Problem der Gesetzlosigkeit geschützt, und zweitens werden die Häufigkeit und Intensität der gegen die Juden gerichteten Einsätze des Bataillons verschleiert, wenn behauptet wird, die Polizisten seien hauptsächlich mit der Bekämpfung von Partisanen und Banditen befasst gewesen. Einige der Vernommenen wiesen auf konkrete Bemühungen zur Wahrung guter deutsch-polnischer Beziehungen hin. Polizeihauptmann Hoffmann prahlte damit, dass zwischen seiner Kompanie und den Bewohnern von Puławy ein freundschaftliches Verhältnis bestanden habe. Er behauptete, gegen Leutnant Messmann ein Disziplinarverfahren angestrengt zu haben, weil dessen marodierende, motorisierte Gendarmerieeinheit auf alles schoss, was ihr vor die Flinte kam, und dadurch bei der polnischen Bevölkerung für Verbitterung sorgte. Leutnant Buchmann gab zu Protokoll, Major Trapp habe in Talkin die Selektion der Opfer für die Vergeltungsexekution in Absprache mit dem polnischen Bürgermeister vorgenommen und es sei darauf geachtet worden, nur Fremde und Mittellose zu erschießen, nicht aber angesehene Bürger. Diesem Bild von einer recht gutmütigen deutschen Besatzungspolitik in Polen wurde nur durch zwei Zeugen widersprochen. Bruno Probst erinnerte sich daran, dass das Polizeibataillon schon 1940-41 in Posen und Lodz brutale Vertreibungen durchgeführt und sich aus der grausamen Schikanierung der Bewohner einen Spaß gemacht hatte. Noch kritischer äußerte er sich dazu, wie die deutschen Polizisten die Polen im Jahre 1942 behandelt hatten. Damals genügten bereits Anzeigen oder Hinweise neidischer Nachbarn, dass Polen wegen des bloßen Verdachtes von Waffenbesitz oder der Beherbergung von Juden oder Banditen mit ihrer ganzen Familie erschossen wurden. Von unserem Zug wurden meines Wissens aus derartigen Anlässen auch niemals Polen festgenommen und der zuständigen SD-Dienststelle, Gestapo oder Kripo, abgeliefert. Ich entsinne aus eigener Anschauung und aus den Erzählungen meiner Kameraden, dass wir Polen bei Vorliegen der oben angegebenen Verdachtsgründe immer an Ort und Stelle erschossen haben. Der zweite Zeuge, der das rosarote Bild deutsch-polnischer Beziehungen in Frage stellte, war kein überlebender ehemaliger Polizist, sondern Leutnant Brandts Frau, die ihn kurz in Racin besucht hatte. Ihren Angaben zufolge war es damals selbst für deutsche Zivilisten, von uniformierten Polizisten ganz zu schweigen, durchaus üblich, Polen gegenüber als Herrenmenschen aufzutreten. Beispielsweise mussten Polen Deutschen auf dem Bürgersteig Platz machen. Und wenn Deutsche ein Geschäft betraten, hatten die polnischen Kunden hinauszugehen. Einmal verstellten feindselige Polinnen Frau Brandt in Racin den Weg und ließen sie und ihre Begleitung erst durch, als sie damit drohte, die Polizei zu rufen. Sobald Major Trapp von diesem Vorfall erfuhr, meinte er wütend, die Polinnen sollten auf dem Marktplatz erschossen werden. Nach Frau Brandts Ansicht war dieser Vorfall für die Einstellung der Deutschen gegenüber den Polen bezeichnend. Sexuelle Beziehungen zwischen deutschen Polizisten und polnischen Frauen kamen nur in zwei Aussagen zur Sprache. Hoffmann gab an, sich schützend vor einen seiner Männer gestellt und nicht gemeldet zu haben, dass dieser sich durch verbotenen Geschlechtsverkehr mit einer Polin eine Geschlechtskrankheit zugezogen hatte. Ein anderer Polizist hatte nicht so viel Glück. Er verbrachte ein Jahr in einem Straflager, weil er sich über das Verbot sexueller Beziehungen zu Polinnen hinweggesetzt hatte. Doch schon allein die Tatsache, dass ein solches Verbot existierte, sagt viel über die damalige Realität der deutsch-polnischen Beziehungen aus, über die sich ein Großteil der Vernommenen geflissentlich ausschwieg. Hätten die deutschen Polizisten den Polen antun können, was sie den Juden angetan haben? Wenn auch in geringerem Umfang, so setzte doch anscheinend der gleiche Prozess zunehmender Gefühllosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben von Polen ein. Im September 1942 hatte das Bataillon in Talkin noch Bedenken, dass sich die Erschießung zahlreicher Polen als Vergeltungsmaßnahme negativ auswirken könnte. Nach der Exekution von 78 entbehrlichen Polen erfüllte Trapp den Rest seiner Vergeltungsquote dadurch, dass er statt Polen Juden erschießen ließ. Spätestens im Januar 1943 herrschte dann aber eine andere Einstellung vor, wie sich Bruno Probst erinnerte. Hoppners zweiter Zug der dritten Kompanie wollte gerade in Oppeln ins Kino gehen, als die Nachricht eintraf, ein deutscher Polizist sei von Polen angegriffen und erschossen worden. Hoppner fuhr mit seinen Leuten in die Ortschaft Nijdorf, um eine Vergeltungsaktion durchzuführen, musste dort aber feststellen, dass bis auf die Ältesten alle Bewohner geflohen waren. Obwohl er dann mitten im Einsatz erfuhr, dass der deutsche Polizist gar nicht getötet, sondern nur verwundet worden war, ließ Hoppner alle 12 oder 15 alten Leute, die meisten davon Frauen, erschießen und das Dorf niederbrennen. Dann fuhren er und seine Leute wieder nach Oppeln zum Kino zurück. Was die Vernommenen über die Haltung der Deutschen gegenüber den Juden aussagten, ist durch ähnliche Auslassungen gekennzeichnet. Ein Grund dafür ist eine schlichte juristische Überlegung. Nach deutschem Recht müssen niedrige Beweggründe wie beispielsweise Rassenhass vorhanden sein, bevor die Tötung eines Menschen als Mord eingestuft wird. Ein offenes Bekenntnis zum Antisemitismus hätte für den betreffenden Bataillonsangehörigen schwerwiegende juristische Folgen gehabt. Und wer sich zur antisemitischen Einstellung früherer Kameraden geäußert hätte, wäre schnell in die unangenehme Lage gekommen, als Zeuge gegen sie eingesetzt zu werden. Dass nicht eingehender über Antisemitismus gesprochen wurde, hatte bei den ehemaligen Reservepolizisten aber auch mit einer generelleren und tiefergehenden Zurückhaltung in Bezug auf das gesamte Phänomen des Nationalsozialismus sowie die eigene politische Einstellung und die der Kameraden während dieser Zeit zu tun. Hätten sie eine explizit politische oder ideologische Dimension ihres Verhaltens eingestanden und zugegeben, dass die moralisch kopfstehende Welt des Nationalsozialismus die der politischen Kultur und den allgemein akzeptierten Normen der 60er Jahre diametral entgegengesetzt war, ihnen damals durchaus als richtig erschienen war, dann hätten sie sich zu politischen und moralischen Opportunisten erklärt, die sich einfach dem jeweiligen System anpassten. Mit dieser Wahrheit konnten oder wollten sich nur wenige auseinandersetzen. Hauptmann Hoffmann, der im Alter von 16 Jahren dem NS-Schülerbund, mit 18 der Hitlerjugend und mit 19 sowohl der Partei als auch der SS beigetreten war, bestritt wie die meisten, dass zu seinem Verhalten eine politische und ideologische Dimension gehört hatte. Mein Eintritt in die allgemeine SS im Mai 1933 erklärt sich daraus, dass die SS damals als reiner Wehrverband angesehen wurde. Eine besondere, weltanschaulich begründete Einstellung lag diesem Beitritt nicht zugrunde. Weit ehrlicher, wenn auch immer noch ausweichend, war die Erklärung, die Leutnant Drucker abgab. Er war der einzige Angeklagte, der sich ernsthaft mit dem Problem seiner früheren Einstellung auseinanderzusetzen versuchte. Weltanschauliche Schulungen im Sinne des Nationalsozialismus habe ich lediglich im Rahmen der Ausbildung innerhalb der SA bekommen, und eine gewisse Beeinflussung hat vorgelegen durch die damalige Propaganda. Ich bin, da ich in der Marine SA-Zugführer war und es damals gewünscht wurde, dass die Zugführer auch Parteigenossen waren, verhältnismäßig kurze Zeit vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges der NSDAP beigetreten. Mein Verhältnis zum Judentum war unter dem Einfluss der damaligen Zeit gekennzeichnet durch eine gewisse Abneigung. Ich kann aber nicht sagen, dass ich die Juden besonders gehasst hätte. Jedenfalls stehe ich heute unter dem Eindruck, dass meine Einstellung damals so war. In den wenigen Fällen, in denen doch einmal die Brutalität und der Antisemitismus früherer Kollegen angesprochen wurden, handelte es sich zumeist um Aussagen ehemaliger Mannschaftsangehöriger über einzelne Offiziere. Widerstrebend wurde von Zeugen beispielsweise zugegeben, dass Gnade ein brutal und sadistisch veranlagter Trinker sowie ein überzeugter Nazi und Antisemit gewesen war. Recht negativ äußerten sich mehrere der Vernommenen auch über zwei Hauptwachtmeister, Rudolf Grund, der von Buchmann das Kommando übernommen hatte, als dieser nicht mehr an Einsätzen gegen Juden teilzunehmen brauchte, erhielt den Spitznamen Giftzwerg, weil er seine geringe Körpergröße durch ständiges Anschreien seiner Männer kompensierte. Er wurde als besonders scharf und laut, als großer Draufgänger und 110-prozentiger Nazi charakterisiert, der großen Pflichteifer an den Tag gelegt habe. Heinrich Bekemeyer wurde als sehr unangenehmer Mensch geschildert, der voller Stolz ständig seine NS-Insignien getragen habe. Bei seinen Untergebenen war er nicht beliebt gewesen, und Polen und Juden hatten ihn ganz besonders gefürchtet, weil er ihnen gegenüber roh und grausam war. Laut Aussage eines früheren Untergebenen hatte Bekemeyer in der Nähe von Lomase in einem Fall eine Gruppe von Juden gezwungen, singend durch ein Schlammloch zu kriechen. Als ein erschöpfter alter Mann dabei zusammenbrach und Bekemeyer mit hochgereckten Händen um Gnade bat, habe der Hauptwachtmeister ihm in den Mund geschossen. Heinrich Bekemeyer, so schloss der Zeuge, sei ein gemeiner Hund gewesen. Solche belastenden Aussagen blieben jedoch die große Ausnahme, und das nicht nur, wenn es um frühere Kameraden, sondern auch, wenn es um unbeliebte ehemalige Vorgesetzte ging. In manchen weniger direkten und vorsichtigen Äußerungen bei den Vernehmungen wurden ganz unterschiedliche Einstellungen gegenüber Juden offenbar. Auf die Frage, woran sie innerhalb der Landbevölkerung Juden von Polen unterscheiden konnten, führten manche der Vernommenen zum Beispiel deren Kleidung, Haarschnitt und allgemeines Erscheinungsbild an. Andere benutzten jedoch ein Vokabular, das immer noch die alte nationalsozialistische Klischeevorstellung widerspiegelte. Die Juden seien im Vergleich zu den Polen schmutzig, ungepflegt und unsauber gewesen. Manche der Polizisten ließen in ihren Aussagen allerdings eine andere, sensiblere Wahrnehmung erkennen. Sie sahen in den Juden verfolgte, in Lumpen gehüllte, halb verhungerte Menschen. Eine ähnliche Dichotomie ist in den Äußerungen zu finden, mit denen das Verhalten von Juden bei Erschießungen beschrieben wird. Manche der ehemaligen Reservepolizisten hoben die Passivität der Juden in einer Weise hervor, als wollten sie dadurch ihr eigenes Vorgehen rechtfertigen und andeuten, dass die Juden an ihrem Tod mitschuld gewesen seien. Widerstandslos und ohne Fluchtversuche hätten sie ihr Schicksal akzeptiert und sich praktisch von selbst zur Exekution hingelegt, ohne die Aufforderung dazu abzuwarten. In anderen Aussagen wurde eindeutig auf die Würde der Opfer abgehoben. Die Juden hätten eine erstaunliche und unglaubliche Haltung bewiesen. Das Bild, das in vereinzelten Bemerkungen von den sexuellen Beziehungen zwischen Deutschen und Juden gezeichnet wird, unterscheidet sich stark von dem, was über heimliche Liebesaffären oder auch nur das Streben nach rascher sexueller Befriedigung zwischen deutschen Polizisten und Polinnen berichtet wurde. In ersterem Fall ging es eindeutig um die Ausübung von Macht über Machtlose, um Vergewaltigung und Voyeurismus. Jener Polizist, der dabei beobachtet worden war, wie er versucht hatte, eine Jüdin zu vergewaltigen, war derselbe, der später von der eigenen Frau bei den alliierten Besatzungsmächten angezeigt, nach Polen ausgeliefert und zusammen mit Trapp, Buchmann und Kammer vor Gericht gestellt wurde. Der Unteroffizier, der Augenzeuge des Vergewaltigungsversuchs gewesen war, hatte keine Meldung erstattet. Über Leutnant Peters wurde berichtet, dass er sich abends oft mit Wodka betrunken habe und dann im Ghetto Streife gelaufen sei. Gestiefelt und gespornt sei er in jüdische Wohnungen eingedrungen, habe Frauen die Bettdecken weggerissen, sie angestarrt und sei dann wieder hinausgegangen. Bis zum nächsten Morgen sei er dann wieder nüchtern gewesen. Von zwei Ausnahmen abgesehen, blieben die Juden in den Darstellungen der Deutschen meist eine anonyme Masse. Zum einen erwähnten die deutschen Polizisten häufig Begegnungen mit deutschen Juden und konnten sich dabei fast immer an deren Heimatstadt erinnern, ob bei dem hochdekorierten Weltkriegsveteranen aus Bremen, der Mutter und Tochter aus Kassel, der Kinobesitzerin aus Hamburg oder dem Vorsitzenden des Judenrats aus München. Die Begegnung mit ihnen muss für die Polizisten ein unerwartetes und verunsicherndes Erlebnis gewesen sein, das einen scharfen Gegensatz zu dem üblichen Bild von Juden als Teil einer feindlichen, fremden Nation bildete und deshalb so lebhaft in Erinnerung blieb. Eine eigene Identität gewannen in den Augen der deutschen Polizisten außerdem noch die Juden, die für sie arbeiteten, insbesondere das Küchenpersonal. Ein Polizist entsann sich, dass er für den ihm unterstehenden jüdischen Arbeitstrupp in Lukow extra Rationen besorgt hatte, weil die Juden praktisch überhaupt nichts zu essen bekamen, obgleich sie für uns arbeiten mussten. Derselbe Mann behauptete, er habe der Frau des Chefs der jüdischen Ghettopolizei die Flucht ermöglicht, als das Ghetto geräumt wurde. In Mijirčić flehte ein Küchenmädchen während einer Ghetto-Räumung einen anderen Polizisten an, ihre Mutter und Schwester zu retten, und er erlaubte ihr daraufhin, sie in die Küche mitzunehmen. Als in Kok ein Polizist während der Erschießungen im September einer weinenden Jüdin begegnete, soll auch er sie zur Küche geschickt haben. Doch die flüchtigen Beziehungen, die sich zwischen den Polizisten und ihren jüdischen Küchenhilfen entwickelten, retteten am Ende nur wenigen das Leben. So ging etwa ein Polizist in Lukow zur Sammelstelle, als seine zwei Küchenhilfen während einer Deportationsaktion nicht zur Arbeit erschienen. Dort fand er auch beide, doch der befehlshabende SS-Mann erlaubte nur einer zu gehen. Kurze Zeit darauf wurde aber auch sie abgeholt. Am lebhaftesten erinnerten sich die Polizisten an die Fälle, in denen es ihnen nicht nur unmöglich gewesen war, ihren jüdischen Arbeitskräften das Leben zu retten, sondern in denen sie deren Exekution auch noch selbst hatten durchführen sollen. In Pulavi ließ Hauptmann Hoffmann Gruppenführer Nering, Sternchen, eines Tages zu sich ans Bett kommen, schenkte ihm einen guten Wein und sagte ihm, er solle zu dem Gutshof gehen, auf dem er früher schon als Wachposten gewesen war, und die dort arbeitenden Juden erschießen. Nering wollte diesen Auftrag nicht übernehmen, weil er viele der jüdischen Arbeiter persönlich kannte. Doch dieser Einwand war vergebens. Er und seine Einheit sollten den Einsatz zusammen mit einem Gendarmerieoffizier und noch 4 oder 5 Mann durchführen, die ebenfalls in Pulavi stationiert waren. Nering erklärte dem Offizier, dass er viele der Juden gut kenne und sich deshalb nicht an der Exekution beteiligen könne. Der Mann war entgegenkommender als Hoffmann und sorgte dafür, dass seine Leute die 15 bis 20 Juden allein erschossen, sodass Nerings Anwesenheit nicht erforderlich war. In Kok baten 2 jüdische Küchenmädchen, Bluma und Ruth, um Hilfe bei der Flucht. Ein Polizist entgegnete, das sei zwecklos, doch andere halfen ihnen. 2 Wochen später entdeckten einige der Polizisten Bluma und Ruth mit einem Dutzend anderer Juden in einem Bunkerversteck. Einer der Deutschen, der die beiden wiedererkannte, versuchte sich davonzustehlen, weil er wusste, was nun kommen würde. Aber er erhielt den Befehl, sie zu erschießen. Er weigerte sich und ging, dennoch wurden alle Juden in dem Bunker erschossen, auch die früheren Küchenhilfen. Bei Druckers 2. Zug der 2. Kompanie arbeiteten in Komarowka 2 Juden namens Jutta und Harry in der Küche. Eines Tages sagte Drucker, die beiden könnten nicht länger bleiben und müssten erschossen werden. Daraufhin gingen mehrere Polizisten mit Jutta in den Wald und verwickelten sie in ein Gespräch, bevor sie dann von hinten erschossen wurde. Auch Harry erhielt kurz darauf beim Beerenpflücken von hinten einen Kopfschuss. Ganz offensichtlich hatten sich die Polizisten besondere Mühe gegeben, diese Menschen, die ihnen in den vergangenen Monaten die Mahlzeiten zubereitet hatten und die sie namentlich kannten, so zu erschießen, dass sie nichts davon mitbekamen. 1942 war das Verhältnis der Deutschen zu den Juden an einem Punkt angelangt, wo ein rascher Tod ohne Schreckliches darauf warten müssen als Ausdruck von Mitleid galt. Zur Einstellung der Deutschen gegenüber Polen und Juden äußerten sich die vernommenen Polizisten nur spärlich, dafür aber sehr häufig und recht negativ über die Haltung der Polen gegenüber den Juden. Mindestens 2 Faktoren sind bei der Bewertung dieser Aussagen zu berücksichtigen. Erstens hatte die deutsche Polizei natürlich umfangreiche Kontakte zu Polen, die an der Endlösung mitwirkten und bei der Suche nach Juden halfen. Diese Polen versuchten sich durch heftigen Antisemitismus bei den deutschen Besatzern lieb Kind zu machen. Es braucht aber wohl nicht betont zu werden, dass Polen, die Juden halfen, es tunlichst vermieden, den Deutschen irgendwie bekannt zu werden. Insofern waren die Sympathien und Verhaltensweisen jener Polen, mit denen die deutschen Polizisten unmittelbare Erfahrungen hatten, per se einseitig ausgerichtet. Durch einen 2. Faktor scheint diese einseitige Ausrichtung noch weiter verzerrt worden zu sein. Man kann sicherlich davon ausgehen, dass das, was die Deutschen über polnischen Antisemitismus zu Protokoll gaben, zu einem Gutteil auf Projektionen beruhte. Für diese Männer, die oft nicht gewillt waren, ihre Kameraden zu belasten oder eine wahrheitsgetreue Aussage zur eigenen Person zu machen, muss es eine erhebliche psychische Erleichterung bedeutet haben, den Polen einen Teil der Schuld zuweisen zu können. Über polnische Untaten ließ sich offen reden, während man sich über Deutsche nur vorsichtig äußerte. Und je größer der Anteil der polnischen Schuld erschien, desto weniger blieb für die deutsche Seite übrig. Dies sollte man bei der Beurteilung der folgenden Zeugenaussagen berücksichtigen. Die Litanei deutscher Anschuldigungen gegen die Polen beginnt mit der Darstellung des Massenmords von Josefow. Nach Auskunft eines Polizisten versorgte der polnische Bürgermeister die Deutschen auf dem Marktplatz mit Schnaps. Den Aussagen anderer Polizisten zufolge halfen Polen dabei, Juden aus ihren Wohnungen herauszujagen und verrieten außerdem Verstecke von Juden in Gartenbunkern und Hohlwänden. Auch als die Deutschen die Durchsuchung längst beendet hatten, hätten Polen den ganzen Nachmittag über weiterhin einzelne Juden zum Marktplatz gebracht. Sobald die Juden abgeführt worden waren, sollen Polen in ihre Häuser eingedrungen sein und sie ausgeplündert haben. Nach den Erschießungen hätten sich die Plünderer auch über die Leichen der Juden hergemacht. Klassisch war auch die Anschuldigung, die von Hauptmann Hoffmann erhoben wurde, einem Mann, der sich in Bezug auf das Massaker, das seine Kompanie in Konskovola verübt hatte, angeblich an überhaupt nichts erinnern konnte. Im Gegensatz dazu wusste er sehr detailliert von folgendem Vorfall zu berichten. Nachdem die äußere Absperrung aufgehoben und seine dritte Kompanie in die Ortsmitte von Josefow vorgerückt war, sei er von zwei polnischen Studenten eingeladen worden, auf einen Wodka zu ihnen ins Haus zu kommen. Die jungen Polen hätten griechische und lateinische Verse zum Besten gegeben, mit ihren politischen Ansichten aber nicht hinter dem Berg gehalten. Bei den beiden habe es sich um Nationalpolen gehandelt, die sich entsetzt darüber äußerten, wie man sie behandelte, und meinten, Hitler hätte nur das Gute, dass er sie von den Juden befreite. In praktisch allen Aussagen über die Judenjagd wurde darauf hingewiesen, dass Verstecke und Erdhöhlen zumeist von polnischen Informanten, Waldläufern und verärgerten Bauern aufgedeckt worden seien. Der Wortwahl der Polizisten ließ sich dabei aber mehr entnehmen als nur die reine Information über das Verhalten der Polen. Immer wieder wurde der Begriff Verrat gebraucht, in dem zweifellos eine starke moralische Verurteilung mitschwang. Sehr deutlich tritt dies in der Aussage von Gustav Michaelsen zutage. Ich fand es damals sehr befremdlich, dass die polnische Bevölkerung diese Juden, die sich versteckt hatten, bei uns verriet. Die Juden hatten sich in den Wäldern, in Erdbunkern oder in anderen Verstecken gut getarnt und wären nie gefunden worden, wenn sie von der polnischen Zivilbevölkerung nicht verraten worden wären. Michaelsson gehörte zu der Minderheit der schwachen Polizisten, die nie geschossen hatten, und konnte deshalb seine moralische Kritik äußern, ohne sich den Vorwurf totaler Heuchelei gefallen lassen zu müssen. Von den meisten anderen Polizisten, die die Polen des Verrats bezichtigten, lässt sich das allerdings nicht sagen, denn sie erwähnten mit keinem Wort, dass es ja gerade die Deutschen gewesen waren, die solche Menschen rekrutiert und ein derartiges Verhalten belohnt hatten. Wieder war es der schonungslos offene Bruno Probst, der eine etwas ausgewogenere Sicht der Dinge vermittelte. Judenjagden seien oft durch Hinweise polnischer Informanten ausgelöst worden, gab er zu Protokoll, fügte dann aber hinzu, weiter entsinne ich mich, dass man jetzt allmählich dazu überging, in konsequenterer Weise als vorher auch Polen, die Juden Unterkunft gewährt hatten, zu erschießen. Dies geschah dann fast immer mit der gleichzeitigen Niederbrennung ihrer Gehöfte. Abgesehen von dem Polizisten, der als Zeuge von jener Polen berichtete, die in ihrem Keller in Kok Juden versteckt hatte und deswegen nach Auslieferung durch ihren Vater erschossen worden war, war Probst von 210 Vernommenen der einzige, der zugab, dass Polen, die Juden versteckt hatten, von den Deutschen systematisch erschossen worden waren. Probst erzählte auch von folgendem Vorfall. Eine von Leutnant Hoppner kommandierte Streife entdeckte eines Tages einen Bunker mit 10 Juden. Ein junger Mann trat vor und sagte, er sei Pole und habe sich dort versteckt, um bei seiner Frau zu sein. Hoppner stellte ihm frei, zu gehen oder zusammen mit seiner jüdischen Frau erschossen zu werden. Der Pole blieb und wurde erschossen. Probst schloss mit der Bemerkung, Hoppner habe dieses Angebot natürlich nicht ernst gemeint. Der Pole wäre sicherlich auf der Flucht erschossen worden, wenn er sich fürs Weggehen entschieden hätte. Die deutschen Polizisten schilderten noch weitere Beispiele polnischer Verstrickung. So sei in Konskovola eine Frau an einen Polizisten in der Absperrungskette herangetreten, die wie eine polnische Bäuerin gekleidet war. In der Nähe stehende Polen hätten daraufhin gesagt, sie sei eine verkleidete Jüdin, der Polizist habe sie aber trotzdem passieren lassen. Eine Reihe von Polizisten berichteten außerdem, dass Polen Juden gefangen genommen und so lange festgehalten hätten, bis es den Deutschen möglich gewesen sei, zu kommen und sie zu erschießen. Es sei wiederholt vorgekommen, dass die Juden vor dem Eintreffen der Deutschen geschlagen wurden. Allerdings berichtete nur ein Zeuge davon, dass polnische Polizisten deutsche Polizeistreifen begleitet und sich in zwei Fällen an Erschießungen beteiligt hätten. Von einem gegensätzlichen Fall erzählte Toni Bentheim. Als polnische Polizisten in Komarowka meldeten, sie hätten 4 Juden verhaftet, erteilte Drucker ihm den Befehl, sie zu erschießen. Bentheim schaffte sie zum Friedhof, wo er sie alle 4 eigenhändig exekutieren wollte. Doch dann hatte seine Maschinenpistole eine Ladehemmung. Daraufhin fragte er den ihn begleitenden polnischen Polizisten, ob er das nicht erledigen könne, doch der lehnte das zu seiner Überraschung ab. Bentheim benutzte dann seine Pistole. Was die Deutschen zur polnischen Mittäterschaft zu Protokoll gaben, war nicht falsch. Dass sich Polen leider nur allzu häufig so verhalten haben, wird auch durch andere Berichte bestätigt. Schließlich ist der Holocaust eine Geschichte mit viel zu wenig Helden und viel zu vielen Tätern und Opfern. Was an den deutschen Darstellungen nicht stimmt, ist die vielfach verzerrte Sichtweise. Darüber, dass so manche Polen Juden geholfen hatten und dafür von deutscher Seite bestraft worden waren, schwiegen sich die Polizisten weitgehend aus. Sie erwähnten auch kaum, dass es Deutsche gewesen waren, die die Polen zu dem Verrat angestiftet hatten, der nun so heuchlerisch verurteilt wurde. Ebenso wenig wurde die Tatsache angesprochen, dass, in krassem Gegensatz zu anderen Völkern im durchgängig antisemitischen Osteuropa, aus der polnischen Bevölkerung keine der berüchtigten großen hilfswilligen Einheiten rekrutiert wurde. Insofern geben die genannten Aussagen in mancher Hinsicht ebenso viel Aufschluss über die vernommenen deutschen Polizisten wie über die Polen.